Straße nennen sie mich Juicy Gang. Dicker Monster-Problem. Sie nennen mich Juicy Gang. Bitte geh mir aus dem Weg. Mir ist grad so kalt. Ey, das hier ist Eis. Ey, das hier ist Eis. Oh mein Gott. Bitch death. Bitch death. Bitch fresh. Juicy Gang. Dicker, wo ist dein Problem? Sie nennen mich Juicy Gang. Bitte geh mir aus dem Weg. Auf den Straßen nennen sie mich Juicy Gang. Dicker, wo ist dein Problem? Sie nennen mich Juicy Gang. Bitte geh mir aus dem Weg.